Willkommen bei Mumpels und Glitzer, Folge Nummer 3, Ehekrieg. Hallo Nils. Hallo Chris. So, jetzt deine einleitenden Sätze wieder. Carrie wird vom befreundeten Ehepaar Patience und Peter in die Hamptons eingeladen, wo sie am nächsten Morgen eine Begegnung mit dem vom Bauchnabel abwärts nackten Peter hat. Freunde stellen ihr anschließend Sean vor, der es aufs Heiraten abgesehen hat. Als sie mit seinem Tempo nicht mithalten kann, macht er Schluss und fängt was mit Charlotte an. Mirandas Kollege verkuppelt sie mit der lesbischen Sid, mit der sie zu Abendrunden mit den Seniorpartnern der Kanzlei geht. Was jetzt natürlich ganz am Anfang ganz interessant ist, gibt es natürlich diese Anfangsgeschichte wieder von Carrie, so diesmal aber nur auf sie gemünzt. Da trifft sie sich ja mit diesem Ehepaar, mit dem Besagten. Ja, in den Hamptons. In den Hamptons. Da lernen wir sie kennen. Mhm. Ja, das ist auch so ein Ding, was für Leute die manchmal trifft, die sie dann im Laufe der Staffel auch nie wieder trifft. Ja, gute Freunde, ne? Ja, sehr gute Freunde. Die dann nie wieder eine Rolle spielen. Ja, das ist also gut, echt eigenartig. Das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Ja. Naja, und da wird sie ja mehr oder weniger, wird sie von ihm angemacht? Ich weiß es nicht. Oder ist er einfach nur... Also ich hatte den Eindruck, dass das in erster Linie so ein voyeuristisches Ding ist oder so. Er wollte einfach mal wieder seinen Schwanz zeigen oder so. Der ja lustigerweise groß sein sollte, ne? Ja, lustigerweise heißt er ja Peter, was ja unter anderem ein klein Kinderwort für Schwanz ist. Ich finde das ganz witzig. Das ist wahrscheinlich in der englischen Variante dann ja auch extra darauf gemünzt und die Witze wahrscheinlich auch darauf abgespielt. Ja, ja, was die Größe angeht, das wäre ja gleich, da könnte ich gleich mein Lieblingszitat aus der Folge anbringen. Ja. Was in diesem Fall kein Zitat ist, sondern sie sitzen am Tisch und, also Samantha und Carrie und Miranda und Charlotte und essen, wie sie das ja immer tun, wenn sie zusammensitzen. Carrie erwähnt, dass er groß war und Samantha fragt, wie groß, und in dem Augenblick kommt der Kellner mit einem riesigen Pfefferstreuer und Carrie zieht, glaube ich, nur die Augenbrauen hoch oder so. Also es wird einfach durch Nichtsagen klargemacht, dass das ziemlich genau die Größe ist, was ich sehr witzig fand. Ja, großartige Szene. Also ja. Vor allem, weil Carrie eigentlich gar nichts sagt. Sie sagt gar nichts. Und das Zitat ist in diesem Fall stumm. Und was großartig ist, wenn man die Mädels dann so jetzt ab der dritten Folge auch so langsam kennenlernt, man weiß, wie die miteinander kommunizieren. Und man weiß, ja, die müssen sich auch gar nichts sagen, weil die Harmonie und dieses Miteinander da total zusammenhängt. Also es ist super. Also das macht total Spaß, denen zuzugucken. Ja. Dieses typische Sex and the City-like, wir sitzen am Tisch, frühstücken oder brunchen oder was auch immer und unterhalten uns dann über die einzelnen Themen. Das ist super geworden. Ja. Da gibt's auch noch so eine ganz, ganz furchtbare Szene, nämlich dann ist Carrie unterwegs auf der Straße, ich glaube mit Stanford, und trifft einen ehemaligen Ex von ihr oder ein Date. Oh. Ganz, ganz furchtbar. Und der stellt dann ihr sozusagen den neuen Lebenspartner vor. 90er-Wort. Ja, absolut. Es wird ja auch direkt gesagt hier, dass sie eine Lebenspartnerschaft im Endeffekt, glaube ich, vollzogen haben. Oder nee, ich glaube, der sagt tatsächlich nur Leben, das ist mein Lebenspartner. Na, sie haben Ringe, oder? Zeigen sie ihr nicht den Ring? Und dann haben sie bestimmt so eine inoffizielle Zeremonie gemacht, irgendwo mit einer Segnung durch irgendeine Glaubensrichtung, wie das in den USA wahrscheinlich so war. Ja, so eine offene Kirche oder sowas wahrscheinlich. Genau. Genau. Und im gleichen Atemzug wird sie gefragt, ob sie eventuell mal ein Ei spenden würde für eine Leihmutter. Ja. Weil eine Leihmutter haben sie aber noch kein Ei. Das, was ich ganz interessant finde, also man hätte tatsächlich aus dieser Geschichte eine interessante Diskussion machen können über Eispende, schwule Pärchen und Ehe, genau, und ob man da jetzt eventuell tatsächlich irgendwie moralisch irgendwie dahinter stehen kann. Aber nein, Carrie ist dann total eingeschnappt und fühlt sich da so mehr oder weniger als eierlegende Henne. Ja. Und ein bisschen missbraucht. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es so in diese Richtung ging. Ja, ich meine, es war eigentlich nur so ein Gag am Straßenrand, aber ich fand das interessant zu sehen, dass das irgendwie alles, also das war so weit, oder? Für 98? Ja, also, doch schon. Wir sind jetzt verheiratet, wir wollen ein Kind bekommen, wir nehmen uns eine Leihmutter und eine Eizellspenderin und fertig ist der Lack. Ich meine, das ist 20 Jahre her. Ja, total. Das ist wirklich. Und es trifft natürlich auch zu dem Thema, über das sie sich jetzt in dieser Folge halt überwiegend auslassen, nämlich Single-Diskriminierung. Nicht nur, dass im Endeffekt die Eheleute jetzt den Single-Mädels vorwerfen, obwohl der Typ sie ja im Endeffekt angemacht hat, dass sie versucht hat, ihn irgendwie ins Bett zu bekommen und dann wird sie ja irgendwie rausgescheucht aus den Hamptons, also jetzt Carrie. Ja. Nein, sie werden jetzt als Eierspender sozusagen missbraucht. Was dann halt auch später dazu kommt, ist, die sind ja dann auf einer Party, wo Carrie einen neuen Typen sozusagen sich angelacht hat, der sehr, sehr heiratswillig ist, ne? Ja. Und der lädt sie ein und sie soll natürlich ihre Single-Freundinnen mitbringen. Dann nimmt sie Samantha mit, die natürlich Single ist und sich freut, Leute kennenzulernen. Das Erste, was sie dann halt sehen, sind jede Menge verheiratete Pärchen, die auf Samantha zumindest herabgucken und sie mehr oder weniger als Gefahr sehen. Und gibt's eine schöne Szene, wo sie dann halt mit einem Broker über irgendwelche Investitionen spricht und dann kommt halt die Frau von dem Broker und dann, hallo, ich bin die Ehefrau. Ja. Pause. Ganz okay. Großartig. Ich habe im Nebenraum jemanden getroffen, mit dem wir reden müssen. Kommst du bitte mit? Genau. War nett, sie kennenzulernen. Und da fühlt sich Samantha natürlich total unwohl. Das Interessante ist, sie treffen dann natürlich auch auf den, ja, auf das befreundete Pärchen aus den Hamptons und Samantha ist dann schon ein bisschen angetüdelt und merkt dann auch, dass es natürlich der Pfefferkörn oder Pfeffermühlenschwanz ist und laut natürlich extrem, lacht natürlich extrem laut und dann ist es auch, glaube ich, um die Freundschaft mit Carrie und dem Pärchen auch geschehen. Keine Hamptons mehr. Womit dann erklärt wird, warum sie sich nie wiedersehen. Wahrscheinlich, aber man trifft sich ja manchmal durch Freunde etc. immer wieder. Aber die werden wir wahrscheinlich nie wieder, nee, die sehen wir dann tatsächlich nie wieder in keiner Folge mehr. Gab da noch eine zweite Szene, die sehr, sehr interessant ist, nämlich, wie du schon auch anfangs erwähnt hast, Miranda ist ja eine sehr professionelle und sehr eifrige Anwältin und versucht dann halt auch, sich irgendwie als Partnerin zu etablieren, was ihr aber nicht gelingt, weil sie keinen Partner hat. Da versucht dann halt ein Kollege ihr unter die Arme zu greifen und meint, ja, jetzt beim nächsten Softballspiel von der Firma bringe ich dir jemanden mit, ein nettes Date und ihr werdet super zusammenpassen. Was ist es? Ist es eine Frau? Ist es eine Lesbe, die so ähnlich aussieht wie Miranda? Und dann muss Miranda natürlich zu Sid gehen und ihr sagen, ja, ich bin nicht lesbisch. Aber, was auch interessant ist, sie nutzt es ja so ein bisschen aus und trifft sich dann halt. Ein bisschen? Ja, schon sehr extrem. Doch, das, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt finde, aber ich glaube, Sid ist sich ja auch dessen bewusst, dass Miranda halt nicht lesbisch ist, dann nehmen die halt so diese Einladung zum Abendessen beim einen Partner von Miranda an, versucht dann halt so ein bisschen dieses Lesbische aus. Ja. Da gibt's mein Lieblingszitat in der Folge, wo sie im Endeffekt Sid küsst, kurz innehält und dann feststellt, nee, sorry, das passt doch nicht. Auf dem Weg nach unten erwog Miranda, wie viel einfacher ihr Leben wäre, wenn sie Teil einer Beziehung wäre. Irgendeiner Beziehung. Stimmt. Definitiv hetero. Ja. Das bist du. Entschuldige. Schon gut. Ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Szene, weil Miranda ist ja sehr offen. Also sie diskriminiert ja nicht und sie findet das ja auch an und für sich gar nicht mal so verkehrt und das würde ihr Leben in dem Moment jetzt wirklich einfacher machen. Sehr vereinfacht. Ja. Ja, aber was ist das für eine Herangehensweise? Ich möchte jetzt aus opportunen Gründen lesbisch sein, damit mein Chef für sein Diversity-Republikaner-Abendtreffen-Stammtisch ein lesbisches Pärchen hat, das aber trotzdem konservativ daherkommt was oder so. Was furchtbar ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ich verstehe auch nicht genau, warum Sid das mitmacht. Also ja, ich auch nicht. Als Person kommt die mir sehr, also nicht schablonenhaft, sondern so als Mittel vor. Ich finde, sie ist kein Mensch mit eigenen Motivationen oder so. Also, weil nicht erklärt wird, warum sie das macht. Also, wenn sie jetzt unsterblich in Miranda verknallt wäre nach dem ersten Mal und sie würde das halt mitmachen in der Hoffnung, dass sie Miranda rumkriegen kann oder so, das wäre vielleicht erklärbar gewesen, aber die die ist ja auch selbst total kühl, als Miranda sie im Fahrstuhl küsst oder so. Und sie kommt einfach nur mit auf dieses wahrscheinlich unerträgliche Abendessen. Naja, ich weiß nicht, ob das unerträglich war. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, beim Softballspiel haben sie super miteinander harmoniert. Deswegen wurden die ja auch eingeladen von dem Partner. Sie und Sid. Genau. Also vielleicht könnten die Freundinnen sein, ja. Genau. Aber würdest du das machen, wenn, also angenommen, dich fragt eine Freundin, ob du als ihr Boyfriend mitkommen kannst auf dem Firmenessen, damit sie aufsteigt im würdest du das machen? Und dann hetero spielen für einen Abend? Wenn das so mit offenen Karten gespielt wird, dann würde ich das machen, ja. Ich hätte damit keine Probleme, nö. Also ich meine so, das ist ja auch ein Thema, was halt häufig bei Sex in the City so besprochen wird. Und ich glaube, wir werden das halt in den nächsten Folgen auch nochmal hören. Ich glaube, in der Folge 5. Wenn du die Möglichkeit hast, deine Reize einzusetzen und deine Möglichkeiten, die du hast, um sozusagen dieses System, ja, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann, um dieses System sozusagen so ein bisschen auszuspielen, was ja schon diskriminierend und dumm und einfach nur assig ist eigentlich, ne? Dann würde ich das machen. Kein Problem. Solange mit offenen Karten gespielt wird. Und ich glaube, Miranda hat ja auch ganz am Anfang gesagt, hier, Sid, ich bin nicht lesbisch, und die lachen kurz darüber und dann spielen die zusammen total gut und haben total viel Spaß. Und ich habe jetzt auch verstanden, dass auch dieses Abendessen super lief und die total glücklich waren. Und deswegen kam auch so dieses Angebot von wegen, ja, meine Frau sucht ja noch ein lesbisches Pärchen für unseren Stammtisch, ne? Was ein bisschen, interessant, naja. Ja, also für mich klingt das wirklich so nach, wir brauchen ein lesbisches Pärchen an unserem Stammtisch. Ja, das sagt er ja auch so. Damit es diverser aussieht. Ja, und das ist furchtbar eigentlich. Dann geht Miranda im Endeffekt, ich glaube, Miranda will gerade dann weggehen, dreht sich aber auch noch um und dann sagt sie im Endeffekt so, ja, sie ist nicht lesbisch. Und sie hat jetzt diese Möglichkeit halt genutzt, einfach nur zu zeigen, wie gut die Arbeit von ihr ist und so ein bisschen das Augenmerk darauf zu legen und nicht darauf, dass sie halt ein lesbisches Pärchen eventuell sein könnte, das ja zu ihrem Stammtisch da kommt. Das finde ich sehr interessant, auch so diese Thematik. Ja, ist auch komisch. In einem schwulen Film oder lesbischen Film in dem Fall wäre das wahrscheinlich so gelaufen, dass sie dann nach dem Essen ihm wutentbrannt ins Gesicht schreit, guck, ich bin gar nicht so, wie du dachtest. Und da würde man das Drama der Situation viel mehr ausnutzen. Ja. Aber hier sagt sie einfach nach dem Abendessen, okay, das war übrigens alles nicht so. Und er sagt, ach so, ja. Und dann bleibt es aber bei ihrer präferierten Position in der Firma, oder? Ja, sehr unaufgeregt. Sie hat dann quasi erreicht, was sie erreichen wollte. Genau. Finde ich gut. Dabei hat sie ihm quasi gerade gesagt, du Arsch, wolltest mich nur dabei haben, um die Diversität an deinem Stammtisch zu erhöhen. Ja, wobei ich das eigentlich ganz gut finde. Ich finde auch, so wie es verpackt wurde, finde ich das eigentlich ganz nett, weil das so unoffensiv kommt, ne? Also einerseits ist es ja dieses Thema, Singles werden da total diskriminiert, weil als so Single-Paar bist du oder Single-Frau oder Single-Mann bist du ja eigentlich mehr oder weniger nichts wert, weil du hast ja nichts zu bieten, ne? Und so als Pärchen hast du plötzlich doch was zu bieten und bist dann halt irgendwie ja potenzieller Gast für so eine Runde, warum auch immer. Das ist diese soziale Konvention, dass man in solchen Abendessen oder in so formalen Rahmen oder so halt immer Pärchen haben möchte. So. Ja, aber man hat doch immer irgendeinen Single dabei. Und außer wenn du, keine Ahnung, so Teenager bist oder so Neuverliebte, die ganze Zeit nur miteinander rumknutschen, die will ja auch keiner einladen, meine ich. Also hat man zumindest ungerne. Wahrscheinlich möchte man, dass alle mit Partner erscheinen, damit generell diese sexuelle Anspannung raus ist, weil ja jeder schon jemanden hat oder so. Ich weiß gar nicht, woher diese Konvention kommt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das... Ich glaube, das ist bei Heteros nur so, oder? Ja, ich weiß nicht, gibt es schwule Rechtsanwaltskanzleien? Vielleicht ist das da auch so. Naja, das war... Wenn die Partnertreffen haben. Naja, aber das war ja mehr so was Privates, ne? Das war ja eher so ein privates Ding. Ja, aber es war genauso privat wie das Softballspiel, würde ich sagen. Ich glaube, bei Miranda ist das nicht so getrennt, das Private und das... Bei Miranda nicht. Aber ich meine, dieses Softballspiel, das war ja die ganze Firma. Die war ja im Endeffekt, die waren ja alle eingeladen. Du kannst ja niemanden aus der Firma ausladen. Und das war ja explizit von ihrem Partner eine Einladung, dass sie dann mit ihrer Freundin zusammen doch die Runde... Das ist ja keine große Runde gewesen, ne? Nee, aber ich würde halt trotzdem nicht sagen, dass es privat ist. Weil du gehst halt dahin, um beruflich weiterzukommen. Ja. Oder kannst dir wahrscheinlich auch beruflich richtig ins Bein hauen, wenn du da dich dumm anstellst oder so. Ja, das ist aber in jeder Firma irgendwie so, ne? Also es gibt halt immer so einen Moment, wo dann halt irgendwie dein Chef oder irgendein Vorgesetzter dich irgendwie zur Seite nimmt und dich eventuell mal auf irgendwas einlädt, von wegen sagt, ja, hast du Bock irgendwie mitzukommen, irgendwie zum Fußball gucken? Macht man das? Ich glaube ja, ne? Der Peterus machen das. Dann trifft man sich dann halt zum Fußballtreffen und haut dann sich gegenseitig irgendwelche blöden Sprüche rein und zeigt, wie männlich man ist. Und dann hat man irgendwie so ein Bro-Feeling, wo das sich Gefühl. Dann alle ja irgendwie verstehen und so männlich sind. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat irgendwie so damit zu tun. Ja, es ist irgendwie sehr eigenartig auf jeden Fall. Genau, das war die eine Geschichte. Und dann zum Abschluss, wir hatten ja schon erwähnt, ist ja Samantha, ich glaube auch mit Charlotte und mit Carrie auf dieser komischen Veranstaltung, wo die ganzen Eheleute rumlaufen. Da gibt's ja die Situation, dass Samantha ja total betrunken ist und von Charlotte nach Hause zu ihr genommen wird. Was ich auch ganz interessant finde, dann sieht man auch das erste Mal so wirklich die Wohnung von Charlotte und dass sie ja bis dato auch schon ein bisschen was verdient, denn sie hat ja so ein Portier unten stehen, so ein recht jungen, ich glaube so ein Anfang 20-Jährigen. Ach ja. Der gerade so mehr oder weniger von zu Hause ausgezogen ist und sich so alleine in der großen Stadt fühlt und am liebsten so eine Mama wie Samantha haben möchte. So kommt es rüber und Samantha ist natürlich so ein bisschen berauscht und geht dann in einem langen Mantel und unten nichts drunter mehr oder weniger runter und verführt den Portier. Ja. Was eine Der draußen steht und raucht wie Marlon Brando. Ja, also. Unfassbar, furchtbar. Also ich weiß nicht, das ist, ich mag ja Raucher nicht. Ja, das schlägt jetzt gerade durch. Ich fand es tatsächlich sexy in dem Fall. Echt? Nee, also auch dieser Bubi, das war ja furchtbar. Das ging gar nicht. Sie verführt ihn auf jeden Fall, nimmt ihn mit in Charlottes Wohnung, was ich ein absolutes No-Go finde. vor allem, weil das ein Angestellter ist, also für beide Seiten. Und ist halt irgendwie im Flur halb nackt und Charlotte kommt gerade raus, weil sie auf die Toilette oder in die Küche wollte und trifft ihn halb nackt mit seinen Kniestrümpfenhalter im Flur und er hält ihr natürlich die Tür auf. Ja, das ist sehr awkward. Ja. Also darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Und der Blick von Charlotte ist mal wieder unfassbar genial. Ja. Ja, die Folge endet dann halt auch, dass die Mädels gemeinsam ins Kino gehen. Was ich auch sehr interessant finde, dass die irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in einen Kinofilm gehen. Das passt irgendwie nicht. Nee. Sie essen dabei ja gar nichts. Ja, genau, und sie unterhalten sich nicht. Das ist eigentlich total unkommunikativ. Natürlich gibt's dann in den nächsten Folgen oder in den nächsten Staffeln auch so Situationen, wo die dann halt ins Kino, glaube ich, oder ins Theater gehen. Aber das ist halt das erste Mal, wo sie sich halt zusammentreffen und außer Party und so ein bisschen Cocktails oder Mittagessen oder Abendessen gehen die dann halt jetzt einfach mal ins Kino. Und so endet dann die Folge. Ja. Wie würdest du die Folge bewerten? Ich würde 2 von 3 Stanfords vergeben, weil zum einen finde ich diese Miranda und Sid-Geschichte ein bisschen komisch gelöst, wie gesagt. Und zum anderen habe ich nicht so genau verstanden, was daran schlimm ist, wenn eine Freundin meinen Mann nackt sieht. Also ich bin auch bei 2 Punkten. Ich fand es sehr unterhaltsam, also auch vor allem diese Szene in den Hamptons. Die 2 Themen im Endeffekt, das schwule Pärchen und das lesbische Pärchen, die Themen wurden angesprochen und die Single-Diskriminierung, die war so ein bisschen, ja, okay, auch so wieder sehr konstruiert. Und plötzlich sind die dann auf einer Party und die soll die Single-Freundinnen einladen, obwohl alle anderen keine Singles mehr sind. Auch so ein bisschen komisch, weil er auch explizit sagt, ja, bring deine Single-Freundinnen mit. Ja? Naja, ist so ein bisschen komisch. Aber eine gute Folge, alles in allem. So eine typische Anfangsstaffelfolge. Das war die Folge Nummer 3, Ehekrieg von Rewatch Sex and the City. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.